Jerry's, liege high auf dem Teppich. Keiner ruft an, keiner schreibt eine Message. V wie die Pandas, war auch schon mal anders. Will raus in die Nacht, sag an, wo und wann, ich brauch nur einen Anlass. Es ist wie Amnesie, zu viel Screen Time. Er und sie, Overload, Amazon Prime. Hab Montag Blues, Dienstag Blues, Mittwoch Blues, weil mir fehlt meine Crew. Und allein ist draußen zu kalt. Oh, vergessen wie, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night, wo bist du, sag Bescheid. Haben vergessen wie es geht, aber die City lebt. Euphorie, was geht tief, ich werd nie sterben. Nee, Club bei Nacht, Vollkontakt, rum im Cup, Sterne. Ey, UFC an der Bar, Horde wilder. UFO, full of love, nicht von dieser Erde. Und es kann nicht sein, es nicht okay, ist nicht okay, sich schon vor eins hinzulegen. Oh, hab vergessen wie, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr wie es geht, aber die City lebt. Oh, es ist Friday Night, wo bist du, sag Bescheid. Hab vergessen wie es geht, aber die City lebt. Aber die City lebt. Aber die City lebt. Endlich sehen wir uns wieder. Erstmal Meter Tequila. Schwestern und Brüder. Die Message ist Liebe. Chabarangs und Alia. Alle Finger in die Luft. Puffen Blunt vom Speaker. Blasringe im Club. Sag okay, wir haben noch Budget, gibt keinen Grund zu gehen. Oh yeah, wir fliegen mon frère, Pen MD, Emma Hennessy Air. Oh no, ach langsamer Bro, Spreequell Baby, trink wie ein Pro. Oh ja, yeah. Hab Love in my heart, wer von euch kann morgen nochmal?